بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Alla saker vet Allah. Im Namen Allahs, des Allerbarmherzigen, zum Herzigen, Allahs Segen und Heil zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und auf all denjenigen, die ihm folgen, bis an den jüngsten Tag. Inshallah fangen wir heute mit der zweiten Sitzung an über Az-Zakah, nachdem wir eine Einführung gemacht haben über Az-Zakah und die Wichtigkeit der Zakah. So gibt es einen edlen Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, wo der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagt, über als Warnung davor, dass man Az-Zakah nicht bezahlt. Und immer wenn es eine Warnung gibt, allgemein eine Warnung gibt, etwas zu unterlassen, und die Warnung stark und streng ist, dann ist umso mehr die Belohnung größer, wenn man diese Sache dann tatsächlich auch umsetzt und der Sünde aus dem Weg geht. Zum Beispiel das Gebet zu unterlassen ist eine der großen Sünden. Aber das Gebet zu verrichten, das ist dann eine gewaltige gute Tat, weil es eine der Arkane des Islam ist. Und deswegen sagte über den Propheten, und Az-Zakah ist ja auch eine der Arkane des Islam, deswegen sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, er sagte, مَا مِن صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّ مِنْهَا حَقَّهَا. Das heißt, jeder, der im Besitze von Gold ist oder im Besitze von Silber ist und dessen Anrecht nicht hergibt, also Zakat davon nicht bezahlt. Und Gold und Silber, wir wissen, das Geld heutzutage gehört dazu. Also auch, also jeder, der ein Vermögen besitzt und dessen Zakat nicht bezahlt. Illa idha kana yawm al-qiyamah suffihat lahu safa'ihu min nar. Dann werden ihm Platten aus Feuer hergestellt. فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمْ. Dann werden diese Platten erhitzt im Feuer der Hölle. فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ. Und dann wird seine Seiten und es wird seine Stirn und es wird sein Rücken damit gebrandmarkt. كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةً. Und jedes Mal, wenn diese Platten abgekühlt sind, dann wird es für ihn nochmal wiederholt. An einem Tag, dessen Ausmaß 50.000 Jahre sind. Das heißt, der Tag der Auferstehung dauert 50.000 Jahre lang. Und dann sagt der Gesandte Allahs, hatta yuqda bayna al-ibad. Bis zwischen den Dienern entschieden ist. Das heißt, bis das Gericht zu Ende ist. Fayara sabilahu imma ila al-jannah wa imma ila al-nar. Und hiernach, nach diesen 50.000 Jahren, wird er dann sehen, ob sein Weg zur Hölle führt oder zum Paradies führt. Er wird sehen, ob sein Weg zum Paradies führt oder zur Hölle führt. All das ist wegen Az-Zakah, wegen dem Vermögen, das wir erworben haben durch Allahs Gunst und dessen Anteil, Pflichtanteil wir nicht den Armen, Bedürftigen und anderen Menschen geben, die es verdienen, diese Zakah zu bekommen. Es gibt verschiedene Dinge, für die Zakah Pflicht ist. Und das erste, worüber die Fuqaha sprechen, ist Zakatu Bahimat al-An'am. Das heißt, dass Zakah in Bezug auf die Vierfüßlern unter dem Vieh. In Bezug auf die Vierfüßler unter dem Vieh. Welche das genau sind, werden wir gleich sehen. Und zwar, liebe Geschwister, wisset, dass zu denjenigen Arten von Vermögen, für die man Zakat bezahlen muss, gehören die Vierfüßlern unter dem Vieh. Auf Arabisch Bahimat al-An'am. Und Bahimah, Al-An'am sind die eben das Vieh. Und die Bahimah sind eigentlich sprachlich gesehen Tiere, die sich nicht äußern können. Al-Kalam al-Mubham ist Al-Kalam ghair al-Wadih. Das heißt, sie reden zwar oder sie haben Äußerungen, aber sie können sich nicht ausdrücken. Und deswegen wurden sie Bahimah genannt. Eben Tiere, die nicht ausdrücken können, was in ihrem Inneren vorgeht. Oder was sie eigentlich sagen möchten. Und zu diesen Tieren gehören drei Kategorien von Tieren. Einmal Al-Ibl, das sind die Kamele. Und das zweite Al-Baqar, die Kühe. Und drittens Al-Ghanam, die Schafe. Und Al-Ibl, noch einmal deutlicher gesagt, was da noch dazu gehört. Al-Ibl, die Kamele, da gehören beide Arten von Kamele dazu. Also erstens sowieso die weiblichen und die männlichen. Zweitens gehört dazu die einhöckrigen und die zweihöckrigen. auf Arabisch die Einhöckrigen heißen Al-Irab und die zwei höckrigen Kamele Al-Buchtiyah. Und jeder von euch weiß vielleicht, dass Kamele manchmal Einhöcker haben und manchmal auch zwei. Aber man auf Deutsch nennt man genau die mit einem Dromedar und die mit zwei Kamel. Und für beide ist Zakat Pflicht. Und die zweite Kategorie Kühe, dazu gehören auch die Stiere, also die männliche Kuh, und auch die Büffel. Und Ranam, dazu gehören die Schafe und die Ziegen, jeweils männliche und die weibliche von diesen Tieren. Und ebenfalls, also der, was darauf hinweist, dass diese Tiere man dafür Zakat bezahlen muss, wenn man im Besitzer von diesen Tieren ist, darauf weisen die vielfachen Hadithe hin, die authentisch überliefert sind über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und die Khulafa al-Rashidun, die rechtgeleiteten Kalifen nach dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, haben Bücher geschrieben, in denen sie festgelegt haben, wie viel Zakat man für welches Tier bezahlen muss. Und das ist uns alhamdulillah authentisch überliefert worden. Und die sind bekannt unter den Gelehrten. Und es ist auch bekannt, dass sie und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam immer Leute hatten, die von den arabischen Stämmen Zakat einsammeln. Und Zakat überhaupt in diesen drei Kategorien von Tieren ist erst Pflicht unter zwei Voraussetzungen. Die eine erste Voraussetzung ist, dass man diese Tiere entweder benutzt, um Milch zu bekommen, um zu melken. Oder sie hat, um sie noch zu vermehren. Und nicht, damit sie arbeiten. Denn wenn man sie hat, um sie zu vermehren, Die zweite Voraussetzung ist, dass sie auf Arabisch nennt man sie Sa'imah. Das heißt, es sind Tiere, sie sind freilaufend. Und freilaufend ist hiermit gemeint, Tiere, die sich selbst ihre Nahrung suchen. Man kann entweder man kann Kühe haben, Kamele haben und so fort und sie aktiv selbst füttern, oder man kann sie haben auf einer Weide und sie fressen selbst alleine. Und in den Tieren, die man alleine fressen lässt, die das Gras selbst suchen und fressen, bei diesen Tieren ist Zakat Pflicht, weil man sich auch nicht Mühe gegeben hat, um diese Tiere etwas zu geben. Aber bei den Tieren, die man besitzt und die man selbst füttert und füttern muss oder es füttert, egal, dann muss man dafür keine Zakat bezahlen, denn die Mühe, die man reingesteckt hat, dafür muss man dann nicht auch noch zusätzlich dafür Zakat bezahlen. Und die zweite Voraussetzung, die ich gerade erwähnt habe, eben, dass sie freilaufend sind, auf Arabisch Ra'iyah oder Sa'imah, das ist unter Ikhtilaf, es gibt auch unter Meinungsverschiedenheit unter den Gelehrten. Allerdings ist die richtigere diejenige, die ich gerade gesagt habe, und zwar, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam in einem Hadith gesagt hat, der ist bei Ahmad und Abu Dawud und An-Nasa'i, hat er gesagt, fi kulli ibli sa'imah, fi kulli ibn sa'ima fi kulli 40 ibnatu labun, das heißt pro wie heißt es 40 Kamele, die freilaufend sind. Und wie gesagt, mit freilaufend meine ich das, was ich vorhin gesagt habe, nicht dass man es falsch versteht, in Käfig oder nicht in Käfig, das meine ich damit nicht, ja. Für jede 40 muss man eine ibnatu labun hergeben als Sadaqa oder als Zakat. Und das ist eben ein Tier, was wir nachher sehen werden, es ist ein Tier, was mindestens 2 Jahre alt ist. Wie dem auch sei. Und der Grund, also der Beweis ist, dass der Prophet sallallahu eben diese Einschränkung gemacht hat. Er hat gesagt, für jedes Kamel, das Sa'imah ist. Und er hat nicht gesagt, für jedes Kamel allgemein. Und deswegen, das ist der Grund dafür. Also Tiere, die man irgendwie selbst füttern muss. Oder für die man das wildgewachsene sammelt und ihn dann erst gibt, für diese Tiere braucht man keinen Zakat bezahlen, sondern nur für die Tiere, die vom Wild selbst essen und ihr Futter sich selbst suchen. Und wenn manche Tiere teils sind, also manche Tiere kann es sein, dass sie einen Teil des Jahres gefüttert werden und ein Teil des Jahres man sie freilaufen lässt und sie sich ihre Nahrung selbst suchen, dann guckt man einfach, was mehr, welche Monate mehr verwendet werden für das Füttern oder welche Monate die Tiere mehr, in welchen Monaten sie mehr selbst ihre Nahrung suchen. Und je nachdem ist dann Zakat Pflicht oder Zakat keine Pflicht. Also wenn sie ein Tier zum Beispiel 8 Monate im Jahr ihr Futter selbst suchen muss, dann muss man dafür Zakat bezahlen. Und wenn aber man das Tier mehr selbst füttern muss, dann braucht man dafür keinen Zakat bezahlen. Ja, dann fangen wir an, und zwar mit Al-Ibl, die Kamele. Und zwar, wenn diese Voraussetzungen jetzt gegeben sind, die wir gesagt haben, dann muss man im Islam für jede 5 Kamele, die man besitzt, muss man ein Schaf an Zakat geben. Und an wen man das gibt und welche Voraussetzungen diese Tiere, die man an Zakat gibt, erfüllen müssen, werden wir inshallah alles noch sehen im weiteren Verlauf dieser Unterrichte über Zakat. Auf jeden Fall muss man pro 5 Kamele einfach ein Schaf geben. Da muss man für 10 Kamele 2 Schafe geben. Und für 15 3 Schafe geben. Und für 20 muss man 4 Schafe geben. Ab 25 muss man, auf Arabisch heißt es Bintu Machad, das ist ein Jahr altes Kamel hergeben. Und also ein volles Jahr alt, und es ist ins zweite Jahr schon hineingekommen, also ins zweite, also schon über, also ein gutes Jahr alt. Und Bintu Machad heißt es deswegen, weil Machada bedeutet auch Hamala, also das heißt, sie ist schon schwanger geworden. Denn im Allgemeinen ist ein Kamel, was ein Jahr alt ist, dann schon schwanger geworden. Allerdings ist das keine Voraussetzung dafür, dass die schwanger ist, dieses Tier, sondern es geht ums Alter. Das Alter ist die Voraussetzung. Dann, wenn man allerdings kein Bintu Machad vorfindet, das heißt, kein 2 Jahre altes, ein Jahr altes Kamel vorfindet, dann kann man stattdessen ein Ibn Labun hergeben. Und Ibn Labun ist ein Tier, ein männliches Kamel, das 2 volle Jahre alt ist. Was 2 volle Jahre alt ist. Dann, wenn man 36 Kamele hat, also ab 36 bis 45 Kamele muss man ein Bint Labun hergeben. Ein Bint Labun ist eben ein weibliches Kamel, das 2 volle Jahre alt ist, wie ich gerade eben gesagt habe. Das gilt bis 45 Kamele. Und ab 46 Kamele gibt man ein 3 Jahre altes Kamel her. Nennt man Hiqqa. Hiqqa heißt es deswegen, Hiqqa kommt von Haqq, vom Recht, weil es schon das Anrecht hat oder das Recht hat, dass ein männliches Kamel es besamt. Ja, deswegen heißt es Hiqqa. Auf jeden Fall ist es auch keine Voraussetzung, oder auch weil es auch schon das Recht hat, dass man darauf reitet und es benutzt, um etwas zu tragen und zu transportieren. Wie dem auch sei, alles, was ich gerade gesagt habe, ist in den Hadithen überliefert über As-Sadaqat, über As-Zakah, die entweder vom Propheten s.a.w. gesagt worden sind oder von den Khulafa al-Rashidun, den rechtgeleiteten Khulafa nach dem Propheten s.a.w. bei Abu Dawud und bei anderen. Na, dann weiterhin, wenn man also 46 bis 60 hat man eine Hiqqa hergegeben, wie ich gerade gesagt habe, ein 3 Jahre altes Kamel. Sobald man 61 Kamele hat, bis 75 muss man ein 4 Jahre altes Kamel hergeben, nennt man Arabisch Jada'ah. Und sobald man 76 bis 90 Kamele hat, gibt man 2 Bint Labun. Bint Labun ist, wie ich vorhin gesagt habe, ein 2 Jahre altes weibliches Kamel. Und sobald man 91 bis 120 hat, gibt man 2 Hiqqa, das heißt zweimal ein Tier, das 3 volle Jahre alt ist, zweimal ein Tier, das also ein Kamel, das 3 volle Jahre alt ist. Und wenn man 121 Kamele hat und besonders reich ist, dann gibt man 3 Bint Labun her. Ein Bint Labun, wie ich gerade gesagt habe, ein Tier, was 2 volle Jahre alt ist und davon 3 Stück. Danach gibt es ein allgemeines Gesetz, und zwar für jede weitere 40 gibt man eine Bintu Labun, dieses 2 Jahre alte Kamel, weibliche Kamel, und für jede weitere 50 gibt man eine Hiqqah, ein 3 Jahre altes Kamel. Und das geht dann ins Unendliche. Und all dies sieht man, dass die islamische Scharia nichts außer Acht gelassen hat, was die Sadaqat und Zakat geht. All dies aus Gunst gegenüber den armen Menschen und als Gunst für alle Leute, die den Zakat bekommen, auch für den Dschihad, denn wir wissen, müssen die Mujahideen auch was essen unterwegs, und deswegen sind Schafe dafür sehr sinnvoll, und überhaupt alle 8 Kategorien von Menschen, die als Zakat bekommen, und darüber reden wir inshallah später. Und der Sinn deswegen ist, der Sinn, dass man diese Reihenfolge einhält, ist, weil erstmal muss man wissen, für was man überhaupt Zakat bezahlt und was die Voraussetzungen dafür sind, dass man überhaupt zahlen muss, dann wofür man sie zahlt, und danach guckt man erst, welchen Menschen man es geben muss. Wenn man schon weiß, was man Zakat gibt, danach überlegt man sich erst, welchen Menschen man es geben muss. Und deswegen hat die Reihenfolge im Fiqh einen gewaltigen Sinn, und die Fuqaha, rahmatullahi alaihim, sie haben sich etwas dabei gedacht. Na, dann. Das war gegenüber die Kamele. Die zweite sind die Kühe, was in Deutschland häufig der Fall ist. Und zwar, bei Kühen muss man ab 30 erst eine Kuh geben. Erst wenn man 30 Kühe besitzt, oder Büffel oder Stiere, muss man dann ein Kuh geben, das ein volles Jahr alt ist. Und das nennt man auf Arabisch Tabi'a. Oder die weibliche Form davon ist Tabi'a. Und beides davon ist erlaubt. Und das Kind der Kuh heißt übrigens Ijl. Und das ist das, was Allah im Koran erwähnt hat in Bezug auf die Kinder Israels. Das Kalb ist Ijl. Das Kalb, was sie angebetet haben, woraus sie einen die Goldkalb, was sie gemacht, genau. Und ab 40 muss man 2 volle Jahre alte Kühe hergeben, nennt man auf Arabisch Musinna. Und für jede weitere 30 hiernach muss man ein Tabi' oder eine Tabi'a, und für jede weitere 40 eine Musinna. Also ganz einfach, bei den Kühen ist es am einfachsten. Pro 30 gibt man eine Tabi', also ein Jahre alte Kuh her, und pro 40 gibt man eine 2 volle Jahre alte Kuh her, eine Musinna. Na. Hiernach, in Bezug auf die Schafe und die Ziegen, gilt für die männlichen und als auch die weiblichen, wenn man betrachtet die Schafe und Ziege zusammen, wenn alle zusammen 40 Schafe oder Ziegen ergeben, gibt man davon ein Schaf her. Und zwar eins, das 6 volle Monate alt ist. Und dann hat man Jada' ist ein mindestens 6 Monate altes Schaf. Und das ist auch das, was im Hajj mindestens das Mindestalter sein muss. Also wenn man im Hajj irgendein Tier opfert, sei es für Udhiyah oder sei es für Tamattu' Hadi, Hadi vom Tamattu' oder Qiran, dieses Tier muss mindestens 6 Monate alt sein. Sonst gilt es nicht. Das nennt man Jada'. Und dann gibt es einen Sprung. Erst ab 121 Schafen muss man sein zweites Schaf hergeben. Was ich gerade noch vergessen habe zu sagen, also für 40 Schafe oder Ziegen gibt man ein Schaf her. Das habe ich gesagt, diese 6 Monate alte. Oder man kann sich auswählen, oder man gibt eine ein Jahr alte Ziege her oder einen Ziegenbock. Auf Arabisch Thani. Thani al-Ma'iz, das ist die ein Jahr alte Ziege oder ein Jahr alte Ziegenbock. Man hat ja die Wahl zwischen diesen beiden. Ab 121 gibt man 2 Schafe her, Und ab 201 gibt man 3 Schafe her. Und danach gibt man für jede weitere 100 genau ein Schaf her. Danach gibt man für jede weitere 100 ein Schaf her. Na. Weil ich mir ein bisschen, weil es relativ aufwendig ist, die ganzen Tiernamen zu bekommen, sage ich mal, für den, der es interessiert, die einzelnen Tierbegriffe, weil sie werden sich wiederholen. Sie werden sich wiederholen. Und ich weiß nicht, wenn man Bücher aufschlägt, die nicht arabisch sind, im Fiqh, ob da nicht auch diese Begriffe verwendet werden, denn es geht ja um die arabischen Begriffe, oder ob da einfach gesagt wird, das Tier ist so und so viele Jahre alt. Das kann auch sein, ja. Aber man kann es schon sein, dass man auf diese Begriffe stoßt, und dann ist es nicht schlecht, wenn man sie mal gehört hat. Also auf jeden Fall, das Wort, was Allah im Koran erwähnt, Da'n, Da'n, bezieht sich im Arabischen sowohl auf das männliche als auch das weibliche Schaf. Und das männliche Schaf nennt man Kapsch. Und das weibliche Schaf nennt man Shah oder Shat. Je nachdem, welchen arabischen Dialekt man verwendet. Und das kleine männliche Schaf nennt man Kharuf. Das kleine männliche Schaf nennt man Kharuf auf Arabisch. Und wie heißt das? Die Ziege, Ma'izah oder Ma'zah. Und der Ziegenbock, Tais oder Ma'iz. Ja, und diese ganzen Tiere sind Ranam auf Arabisch. Ranam. Und also für die es nur interessiert, man weiß vielleicht, dass wenn man ein, das ist aber für den Fiqh auch jetzt wichtig, und zwar wenn man ein Pferd hat und das kreuzt mit einem Esel, da kommt was raus? Was? Ja, also auf Arabisch, wie gesagt, Barl heißt Maulesel, okay? Aber die Araber machen Unterscheidung zwischen ob das Pferd das der männliche Elternteil war oder das weibliche Elternteil war. Also sie sagen, in dem Beispiel, was ich gerade gesagt habe, wenn ein weibliches Pferd, Faras, und ein männlicher Esel zusammenkommt, auf Arabisch Himar, dann ist es ein Nagl mit N oder Nun, Nagl. Und wenn es umgekehrt der Fall war, das männliche Pferd nennt man Hisan und der weibliche Esel nennt man Atan, dann kommt ein Bagl mit Ba. Barrel, der Punkt eben unten. Und das ist ein Maulesel. Ja, da kommt ein Maulesel raus. Und warum ist das interessant für den Fiqh? Weil für Pferde gibt man keinen Zakat. Aber für Esel gibt man Zakat. Was ist jetzt mit dem Produkt aus den beiden? Na? Also der Richtige ist, dass man dafür auch Zakat geben muss. Richtig, dass man dafür auch Zakat hergibt. Insofern ist es schon interessant. Inshallah, wichtig. Gut. Dann machen wir weiter. Jetzt gibt es allerdings ein paar Regeln, und zwar, welche der Tiere darf man denn hergeben und welche muss man denn hergeben? Und zwar gibt man kein altes Tier her und kein Tier her, was einen Schaden hat, zum Beispiel ein Ohr fehlt oder krank ist oder blind ist oder ähnliches. Was auch nicht bei Udhiyah gilt. Wir haben gesagt, bei Udhiyah, weil wir das Kapitel davor gezogen haben, das heißt, wenn man ein Opfertier da bringen möchte für Allah subhanahu wa ta'ala am Opferfest, am Eid al-Adha, nach dem Hajj, also am 10. von Dhul-Hijjah, dann muss dieses Tier auch bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Es darf nicht Ma'ibah sein, das heißt, es darf keinen Mangel haben, ja? Es darf keinen Schaden haben. Das heißt, genauso auch bei Zakat, die Tiere, die man hergibt für Zakat hergibt, darf auch keinen Schaden tragen. Es sei denn, alle Tiere, die man hat, haben diesen Schaden. Es sei denn, alle Tiere, die man hat, haben diesen Schaden. Und dies alles, weil Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat im Koran, وَلَا تَيَمَّمُ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ. Das heißt, ungefähr übersetzt, wählt euch von dem, was ihr als Spenden hergebt, nicht das Schlechte aus. Das ist ein wichtiger Vers. Wählt euch, wenn ihr etwas spendet, Sadaqa gebt, dann wählt euch nicht davon das Schlechte aus, sondern gebt das her, was durchschnittlich ist, Das ist gemeint. Du sollst nicht das Beste hergeben und nicht das Schlechteste hergeben, sondern was durchschnittlich ist. Und man soll auch nicht ein schwangeres Tier hergeben. Ein schwangeres Tier hergeben. Oder ein Tier, was ihr kleines Kind noch ernährt und erzieht sozusagen. Ernährt und, also irgendein Tier, was noch abhängig ist von seiner Mutter, darfst du nicht die Mutter hergeben. Und auch nicht ein Tier, das bestiegen worden ist von einem männlichen, weil im Normalfall das Tier schwanger wird. Wir auch nicht. Und all dies als Barmherzigkeit für den Besitzer. Und als Barmherzigkeit für den Besitzer. Na. Dann, und das der Grund dafür ist, weil Abu Bakr radiallahu anhu in einem authentischen Hadith gesagt hat, la yukhraju fi sadaqati harima. Er hat eben das verboten, er hat gesagt, in der Sadaqa gibt man kein altes Tier her. Und er sagte auch keins, was einäugig ist, also irgendwie blind ist an einer Seite. Und schon gar nicht, wenn es auf beiden Seiten blind ist. Und man soll auch keinen Bock hergeben. Wala tais, Bock. Warum nicht? Weil der Bock, den braucht man für die Vermehrung. Bock braucht man für die Vermehrung. Es reicht ein Bock für mehrere Ziegen. Aber wer ist es, deswegen sollte man keinen Bock hergeben. Es sei denn, der Musaddiq, das heißt, der die Sadaqa gibt, der Zakat gibt, er möchte es. Das darf er. Aber es hat zu seinem eigenen Schaden, wenn er es machen würde. Na. Aber vielleicht ist es zugunsten für einen Armen, der einen Ziegenbock braucht. Insofern ist es erlaubt. Und der Gesandte Allah hat gesagt, وَلَكِن مِّنْ أَوْسَطِ أَعْمَالِكُمْ مِّنْ أَوْسَطِ أَمْوَالِكُمْ. Das heißt, wir sollen nicht von unserem besten Vermögen hergeben, nicht vom schlechtesten, sondern vom durchschnittlichen, von der Mitte. Von dem durchschnittlichen Vermögen, was man besitzt, geht man was her. فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَسْأَلْكُمْ خِيَارَهُ. Denn Allah subhanahu wa ta'ala hat nicht von euch euer Bestes verlangt, euer bestes Vermögen verlangt. وَلَمْ يَأْمُرْكُمْ بِشِرَارِهِ. Und hat euch auch nicht angeordnet, dass ihr das Schlechteste hergibt. Und der Hadith ist sahih bei Al-Jami'. Und man gibt auch nicht her ein Tier, man braucht kein Tier hergeben, was dem Besitzer lieb ist. Sogar das. Also es kann sein, ein Besitzer ein bestimmtes Schaf sehr gern hat. Aus einem bestimmten Grund, weil es zum Beispiel besonders gute Wolle gibt. Zum Beispiel. Oder besonders gute Milch ihm aufgefallen. Dieses Tier gibt ganz besonders gute Milch. Oder dieses Tier besonders trägt viel schneller Kinder aus als andere. Allah, ich kenne mich nicht aus bei Schafen so gut. Ja. Aber wie dem auch sei, all diese Sachen. Oder zum Beispiel ein Tier, zum Beispiel sehr, sehr fett ist, das sich besonders gut eignet, um zu schlachten, zum Essen. Das darf man auch nicht vom Besitzer verlangen. Und der Beleg dafür ist, dass der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, in der Hadith bei Bukhari, bei Muslim, als er zum Mu'adh ibn Jabal in den Jemen gesandt hat, hat er zu ihm gesagt, Iyaka wa kara'ima amwalikum. Amwalihim. Das heißt, und wehe dir vor dem Edlen ihrer Vermögen. Und wehe dir vor dem Edlen ihrer Vermögen. Also die besonderen guten Sachen, die sie haben, fass es nicht an, wenn du die Zakat einsammelst. Sondern nimm das, was durchschnittlich ist. Und all dies ist eine Barmherzigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen gibt man von As-Sadaqa das, was durchschnittlich ist. Und man nimmt nur ein krankes Tier, wenn alle Tiere krank waren. Und wenn man nämlich von diesem Schafbesitzer, der nur kranke Tiere hat, verlangen würde, dass er ein gesundes hergibt, das wäre nicht fair. Dann müsste er irgendwie mehrere verkaufen, um ein gesundes zu bekommen oder ähnliches. Das wäre eine Ungerechtigkeit ihm gegenüber. Und man nimmt auch nur ein kleines, besonders kleines Schaf, wenn alle auch klein sind. Und umgekehrt ein großes, wenn alle groß waren. Na. Und wenn aber der Besitzer ein besonders gutes Tier hergeben möchte, dann darf er das. Und dann wird er inshallah von Allah subhanahu wa ta'ala noch mehr belohnt. Na. Und wenn man im Besitz von Tieren ist, manche sind klein und manche sind groß, manche sind gesund und manche sind krank und manche sind weiblich und manche sind männlich, dann nimmt man einfach ein großes weibliches gesundes Tier. Nimmt einfach ein großes, weiblich, gesundes Tier und guckt, dass es im durchschnittlichen Wert ist von den anderen Tieren. Und guckt, dass es im durchschnittlichen Wert ist von den anderen Tieren. Zum Beispiel, man hat kleine und große Tiere. Man hat zum Beispiel insgesamt 20 Tiere. Und man hat und die kleinen Kranken sind zum Beispiel 10. Und die großen, Entschuldigung, man hat insgesamt 30 Tiere, ja. Die kleinen Kranken sind 10 und die großen Gesunden sind 20. Dann nimmt man einfach, insgesamt geht man einfach 15 durchschnittliche her. Einfach gerecht, man ist einfach gerecht und behandelt den Besitzer nicht ungerecht. Also gibt die Hälfte von dem und die Hälfte von dem und gibt einfach die Hälfte her, wenn es überhaupt eine Hälfte gibt, wie dem auch sei. Fürchtet, man soll Allah subhanahu wa ta'ala so weit fürchten, wie man es kann. Na. Jetzt gibt es noch eine Angelegenheit, wenn man zum Beispiel im Besitz von Tieren ist und die Tiere austauscht mit Tieren, für die man kein Zakat bezahlen muss. Wenn man das gemacht hat, um der Zakat aus dem Weg zu gehen, muss man Zakat trotzdem bezahlen. Und wenn nicht, dann braucht man das nicht. Und wie wir gerade erfahren haben, bei den Schafen muss man ab 40 ein Schaf hergeben. Wenn man es allerdings 3 Jahre lang nicht hergibt, dann gibt es 2 Ansichten unter den Ulama. Wenn man 3 Jahre lang zum Beispiel, also 3 ist eine Zahl jetzt, zum Beispiel 3 Jahre lang 40 Schafe besessen hat und man hat nie ein Schaf hergegeben, muss man jetzt für jedes Jahr ein Schaf hergeben? Das ist die eine Ansicht. Und die zweite Ansicht ist, die richtigere, dass man nur für das erste Jahr ein Schaf hergeben musste. Warum? Weil nach dem ersten Jahr wurden es ja 39. Und dann musste man für die anderen Jahre sowieso keins mehr zahlen. Also was man vermisst hat, war das eine im ersten Jahr. Und man muss eben nur für die Jahre zahlen, wo man auch tatsächlich nach Abgabe der Zakat von den letzten vorgehenden Jahren noch genug Schafe gehabt hätte, um eins, um Zakat zu bezahlen. Na. Dann hätte ich am Anfang noch etwas erwähnen sollen, und zwar ist vielleicht etwas nicht ganz klar gewesen letzten Mal, als ich in der Einführung geredet habe über das Geld, was man besitzt. Und zwar, weil es gibt ja heutzutage eine neue Angelegenheit, die es damals weniger gegeben hat, und zwar, dass man ein Gehalt bekommt. Dass man ein Gehalt bekommt. Dass man irgendwo angestellt ist und ein Gehalt bekommt. Wie zahlt man dafür Zakat? Wie zahlt man dafür Zakat? Allgemein gesehen bezieht sich das Zakat, wie wir inshallah sehen werden, im Kapitel über Zakat und Naqdain, wo es um Zakat geht, über wie man Gold und Silber hat, wie man davon Zakat bezahlt. Ist es wie bei anderen Sachen auch, wenn du den Nisab hast, das heißt eine Mindestanzahl an Geld hast, und dann du im Besitz dieses Geldes warst ein ganzes vollkommenes Hijri-Jahr, dann musst du dafür deinen Zakat-Anteil bezahlen. Das ist der Normalfall. Aber heutzutage gibt es Millionen von Menschen oder noch mehr, die Gehälter bekommen, die monatlich ein Gehalt bekommen. Da gibt es 2 Möglichkeiten, wie sie ihren Zakat bezahlen müssen. Ich wiederhole nochmal, was ich letztes Mal gesagt habe. Und zwar, ich habe gesagt, wenn man Schafe besitzt, zum Beispiel 120 Schafe besitzt, wie viele Schafe muss man Zakat bezahlen? Genau 1. Weil zwischen 40 und 120 muss man genau ein Schaf bezahlen. Wenn man 121 hat, muss man sein zweites bezahlen. Jetzt kann es passieren, dass du in der Nacht auf den Zakat-Tag wird dir noch ein Schaf geboren, sodass du 121 Schafe hast, genau in der Nacht, bevor du eigentlich Zakat zahlen musst. Ja? Über dieses Schaf ist man normalerweise sehr verärgert. Also normalerweise ist man sehr, freut man sich über ein Schaf, aber über dieses ist man sehr verärgert, weil man muss es theoretisch gleich wieder hergeben. Natürlich nicht das Neugeborene, man muss aber gleich wieder ein Schaf hergeben. Und wie dem auch sei, da haben wir gesagt, dass er Zakat bezahlen muss. Obwohl dieses eine Schaf hat er nicht ein Jahr besessen. Warum? Weil die Fuqaha gesagt haben, dass alle Produkte aus dem Ursprünglichen unter das Ursprüngliche fallen. Also alle Produkte, die alle Kinder jetzt in diesem Fall aus Schafen, gehören zu ihren Eltern dazu. Beim Geld ist das genauso. Wenn ich Geld habe, im Besitz von, meinetwegen, was, 10.000 Euro bin und dieses Geld investiert habe irgendwo rein und ich bekomme aus meinem Geld einen Tag vor meinem Zakat-Tag, meinetwegen ein Betrag von 5.000, sodass ich jetzt 15.000 sogar habe, also hat sich mein Vermögen um 50% erhöht, das ist gewaltig, und ausgerechnet einen Tag um Zakat, dann muss ich auch für diese 15.000 mein Zakat bezahlen. Dann muss ich für die 15.000 mein Zakat bezahlen. Aber das ist nicht heutzutage bei allen Menschen der Fall. Sondern bei vielen Menschen ist es der Fall, dass sie arbeiten irgendwo und bekommen ein monatliches Gehalt. Da gibt es zwei Möglichkeiten, die ich zum dritten Mal jetzt sage, und so werde ich nicht mal erwähnen. Da gibt es zwei Möglichkeiten, wie man da sein Zakat bezahlt. Die erste Möglichkeit ist die normale Möglichkeit, das was gemeint ist damit, die offensichtliche Möglichkeit, nach den Gesetzen der Fuqaha oder nach den Gesetzen der Scharia. Und zwar, dass man für jedes Gehalt, das man bekommen hat, muss man, was heißt muss man, berechnet man ein eigenes neues Jahr. Du bekommst im Januar, lass uns mal bei den Hijri-Monaten bleiben. Du bekommst in Dhul-Hijjah, oder fangen wir an, in Shawwal. So, in Shawwal bekommst du ein Gehalt, dann bekommst du in Dhul-Qa'dah auch ein Gehalt und dann bekommst du in Dhul-Hijjah auch ein Gehalt und du bekommst in Muharram auch ein Gehalt und so weiter und so fort. Erst unter zwei Voraussetzungen musst du für das Gehalt für jeden Monat Zakat bezahlen. Erste Voraussetzung ist, dass du insgesamt dein ganzes Vermögen zusammen den Mindestbetrag von Nisab überschreitet, den wir erwähnen werden, inshallah. Du musst eine bestimmte Anzahl von Geld haben, damit du überhaupt Zakat bezahlen musst. Zweitens, für diesen Monat, für den du Zakat bezahlen musst, dieses Geld, was du bekommen hast, zum Beispiel im Monat Shawwal, musst du im Besitze dieses Geldes ein Jahr gewesen sein. In diesem Geld musst du im Besitze gewesen sein, ein Jahr. Das bedeutet, in der Praxis, ich habe in Shawwal meine Arbeit angefangen, erst ein Jahr später muss ich für dieses Geld von Shawwal Zakat bezahlen. Ich muss nicht mein Zakat bezahlen für das Gehalt, was ich bekommen habe, im Dhul-Qa'dah, dem Monat danach. Und ich muss nicht mein Zakat bezahlen für den Monat Dhul-Hijjah und Muharram und all so weiter und so fort. Sondern jeder Monat gilt für sich. Insgesamt, wenn Sie den Nisab, der Nisab ist nur interessant für das, also beim Nisab gilt das gesamte Geld. Aber für den Zakat, für das Geld, wofür du Zakat bezahlen musst, gilt nur der Monat, über den ein Jahr verstrichen ist. Also wenn ich, wie heißt es, von meinem Gehalt, ich verdiene zum Beispiel 1.000 Euro im Monat. Wenn ich nach einem Jahr von den 1.000 Euro, die ich im Januar verdient habe, noch 100 Euro übrig sind, muss ich nach einem Jahr, habe ich insgesamt von meinem ganzen Geld, was ich besitze, habe ich von meinem ganzen Geld insgesamt den Nisab, dann muss ich von diesen 100 Euro meine 2,5% zahlen, mehr nicht. Dann im Monat danach schaue ich bei diesem Gehalt nach. Und dann im Monat danach zahle ich von jedem Gehalt meine 2,5% an die Sadaqa oder Zakat. So. Das ist die schwierigere Möglichkeit, Zakat zu bezahlen. Aber es ist diejenige, wenn man sicher gehen will, dass man auf keinen Fall mehr Zakat gibt, als man Zakat geben muss. Und wie gesagt, die Begründung ist genau die gleiche wie bei den Schafen, die wir gesehen haben. Und hier wird offensichtlich und deutlich die Weisheit der Fuqaha, dass man erstmal die Zakat lernen muss, dass man die Zakat-Regel von Anfang an lernen muss, wie sie wirklich gegeben werden, selbst bei Schafen. Weil erst wenn man es dort gelernt hat, weiß man es, wie man es heutzutage gibt für die Gehälter heutzutage. Und die Unterscheidung ist eben gemacht worden, weil das Geld, was ich jetzt im Shawwal bekomme, ist nicht das Geld, was ich im Monat nach Shawwal ist Dhul-Qa'dah, das Geld, was ich im Dhul-Qa'dah bekomme, hängt nicht ab von dem Geld, was ich in Shawwal bekommen habe, einen Monat vorher bekommen habe. Das eine entsteht nicht aus dem anderen, sondern das sind beides von einer fremden Quelle, nicht von meinem eigenen Geld, nicht von meiner eigenen Investition. Okay? Und deswegen wird jedes Geld einzeln betrachtet. Die zweite Möglichkeit wie wir inshallah auch noch später nochmal sehen werden, ist die einfachere und diejenige, die man freiwillig macht. Weil die meisten Leute, für sie ist die zweite Möglichkeit einfacher. Indem sie einfach sagen, ich habe einen Tag im Jahr, in dem ich mein Zakat bezahle für alles, was ich besitze. An Geld. Ich habe einen Tag im Jahr, für den ich, und viele Leute machen im Ramadan. Sie sagen einfach, pass auf, im Ramadan, das ist der 9. Monat im Jahr, in diesem 9. Monat im Jahr schaue ich insgesamt, wie viel Geld ich besitze. Also Geld, ich meine jetzt das Vermögen, jetzt was alles zum Geld dazu gehört, ja, Geld, Gold, Silber, so, diese Sachen. Oder auch die Ware, wenn ich Händler bin und so weiter und so fort. Aber, lass uns jetzt mal, das nicht, damit nichts verwechseln, weil es kommt drauf an, bleiben wir jetzt einfach nur bei dem flüssigen Geld. Ich schaue einfach im 9. Monat, wie viele Leute das machen im Ramadan, nach, wie viel Geld ich insgesamt besitze und zahle davon einfach meine 2,5%. Was hat diese Person in Wirklichkeit gemacht? In Wirklichkeit, sie hat die Pflicht Zakat bezahlt vom Ramadan. Weil in Ramadan, dieses Geld, was sie besitzt hat vom Ramadan, dafür hat sie es wirklich bezahlt. Aber die Monate zwischen Ramadan und dem letzten Ramadan, das heißt nach Ramadan, die Monate nach Ramadan bis das Jahr danach, also 10., 11., 12. Monat und so weiter, Shawwal, Dhulqa'dah, Dhulhijja und so weiter, ja, diese Monate, für die hat er Zakat im Voraus bezahlt. Für die hat man Zakat im Voraus freiwillig bezahlt. Und das darf man, und das ist auch authentisch überliefert, und deswegen sagen die Gelehrten immer diese zwei Möglichkeiten, weil sie müssen den Leuten sagen, was ihre Pflicht ist. Die Pflicht ist komplizierter, weil du machst praktisch eine Tabelle für jedes Gehalt, was du bekommen hast. Schaust du nach einem Jahr, wie viel du dann noch davon hast. Und die zweite Möglichkeit ist, dass man sich einfach einen Tag im Jahr nimmt und dann für sein ganzes Geld Zakat bezahlt. Man zahlt in Wirklichkeit nur für den Monat, in dem man Zakat zahlt. Da zahlt man die Zakat, die man wirklich zahlen muss. Und die anderen Monate, für die hat man im Voraus bezahlt. Was heißt Voraus bezahlen? Das darf man machen. Und es kann von Vorteil sein, wenn Geld benötigt wird, dass Menschen im Zakat im Voraus bezahlen, wenn es eine bestimmte Armut gibt. Das ist eine Weisheit dahinter, Alhamdulillah, wie hinter jedem Gesetz im Islam. Und aber es kann natürlich sein, dass du nach 3 Monaten von dem Gehalt von meinetwegen Dhul-Qi'da, du hast im 9. Monat deinen Zakat bezahlt. Und dann, wenn der 12. Monat kommt, hast du eigentlich gar nichts mehr übrig von diesem von diesem 12. Monat, was du das Jahr davor bekommen hast. Hast du eigentlich gar nichts mehr übrig. Aber du hast schon Zakat im Voraus bezahlt und das war eine Großzügigkeit von dir gegenüber den armen Menschen und auch, weil du es dir einfacher machen möchtest. Okay? Diese zwei Möglichkeiten von Zakat gibt es. Wa sallallahu barak an Muhammad. Und der Grund übrigens, warum viele Leute Zakat im Ramadan bezahlen, ist nicht, weil es Pflicht ist, nein. Du musst Zakat nicht bezahlen im Ramadan, sondern du musst Zakat bezahlen, sobald ein Jahr verstrichen ist von dem Vermögen, was du besitzt hast und den Nasab erreicht hat. Aber, wie bitte? Wegen gute Rechnung? Nein, wegen Ramadan haben die Leute, machen das aus zwei Gründen. Erstens, weil die eine Pflicht, die Allah uns auferlegt hat, dass man sie im Ramadan macht, erhält man mehr Belohnung als woanders, anderen Zeiten. Und der zweite Grund ist, der Hadith, der authentisch überliefert ist, über Uthman radiallahu anhu, das ist also Hadith Mawquf. Das ist kein Hadith Marfu', ein Hadith Mawquf. Das heißt, wer spricht, ist der Sahabi selbst. Denn Uthman radiallahu anhu hat gesagt, هذا شهر زكاتكم, يعني رمضان, فمن كان عليه دين فليقضيه ثم يزكي بقية ماله. Das heißt, dieser Monat ist euer Monat von Zakat. Er redet zu den Leuten, als er Khalifa war, und sagt zu den Leuten, dieser Monat, jetzt Ramadan, ist der Monat, in dem ihr euren Zakat bezahlt. Wer also Schulden hat, soll die Schulden begleichen. Und dann soll er vom Rest, was übrig geblieben ist, Zakat bezahlen. Und das ist ein Beweis dafür, dass wenn man Schulden hat, soll man erst die Schulden begleichen und dann erst Zakat bezahlen. Und dass wenn man jetzt auch seine Schulden nicht begleicht, hat man nicht das Recht zu sagen, ich habe Schulden, deswegen brauche ich keinen Zakat zu bezahlen. Sondern Schulden, wenn man Schulden hat, muss man trotzdem Zakat bezahlen. Das ist die richtigere Ansicht, die wir erwähnt haben. Wa sallallahu barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.